Hallo liebe Gäste, herzlich willkommen zur Veranstaltung hier der kommunistischen Organisation, zur Buchvorstellung der Bandera-Komplex, ein Buch, was im Verlag 8. Mai erschienen ist und herausgegeben von Susanne Witt-Stahl, die wir hier heute zu Gast haben. Hallo an dich, Susanne, schön, dass du da bist. Und auch hallo an die Genossen der Jungen Welt, die auch hinten ihren Stand aufgebaut haben. Da könnt ihr bei Interesse das Buch auch noch käuflich erwerben und ja vielleicht auch heute noch signieren lassen. Genau, wir haben eine Veranstaltung für euch vorbereitet über circa 2 Stunden. Das klingt jetzt erstmal viel, keine Angst, wir machen auch eine Pause. Wir starten erstmal mit einem Gespräch zwischen Micha und Susanne, eine Vorstellung eben der Inhalte des Buchs beziehungsweise einiger fokussierter Inhalte, machen dann eine kurze Pause und haben dann noch reichlich Zeit, auch Nachfragen zu klären und auch in eine Diskussion um die Inhalte zu gehen. Ja, damit zum inhaltlichen Teil. Warum beschäftigen wir uns eigentlich mit dem ukrainischen Faschismus bzw. dem Banderismus? Warum beschäftigen wir uns heute damit? Warum beschäftigen wir uns als Kommunisten damit? Darauf wollen wir eingehen in dieser Veranstaltung bzw. den Antworten dazu ein bisschen näher kommen. Vielleicht für den Kontext erstmal noch. Seit fast 3 Jahren ist in der Ukraine jetzt herrscht in der Ukraine ein eskalierter Krieg. Ein Krieg, der aber nicht erst vor 3 Jahren angefangen hat, sondern schon einiges vorher. Das genaue Datum des Beginns möchte ich jetzt hier nicht festlegen, aber schon kurz nach der Konterrevolution in der Sowjetunion, also seit den 90er Jahren, ist es ein Bestreben der NATO-Staaten, allen voran den USA und auch Deutschland, Russland einzukreisen, einen zukünftigen Konkurrenten wirtschaftlich und machtpolitisch auszuschalten bzw. klein zu halten. Und angefangen mit der NATO-Osterweiterung als auch Einmischung in die Innenpolitik in verschiedenen Staaten rund um Russland, sei es Ukraine, Stichwort Orangenrevolution, oder eben auch Georgien, Rosenrevolution genannt. Eine Einmischung in die Innenpolitik der Anrainerstaaten an Russland, vorherige Teile der Sowjetunion. Und 2013, 2014 kam es in der Ukraine dann zum sogenannten Maidan-Putsch. Vorangegangen sind die sogenannten Maidan-Proteste, pro-europäische Proteste auf einem zentralen Platz in Kiew, die relativ schnell auch von rechten Kräften, von faschistischen Kräften in der Ukraine unterwandert. Klingt jetzt vielleicht so, als wäre es nicht mit Absicht gewesen, aber gekapert worden sind. Die rechten Kräfte in der Ukraine orientierten sehr schnell auf diese Proteste. Anfangs waren auch noch linke Aktivisten mit dabei. Die wurden aber auch schnell von rechten Kräften dort verdrängt. Und diese rechten Kräfte hatten eine sehr besondere Bedeutung auf diesen Protesten. Ich würde sogar sagen, ohne die faschistischen Kräfte wäre der Putsch gar nicht möglich gewesen. Denn sie brachten den notwendigen Funken Gewalt in die ganze Geschichte. Sie brachten Organisierungen in den Protest, sie brachten paramilitärische Organisierungen, Infrastruktur und eben auch Gewaltpotenzial, um sich gegen die Auflösung der Proteste wehren zu können und eben letztendlich auch den Putsch durchzuführen. Das heißt, da spielt der ukrainische Faschismus schon mal auf der Straße eine sehr wichtige Rolle. Auch weiter in der eben Eskalation des Krieges bis dann auch 2022 sind diese Kräfte weiterhin aktiv. Nicht mehr nur auf der Straße, auch in den Parlamenten und so weiter und so fort. Und das wollen wir uns eben heute anschauen mit der Veranstaltung. Einmal eben auch in der Ukraine selbst, da hatte ich das eben schon ein bisschen aufgemacht, aber auch der Bedeutung für den Westen. Also was spielt vielleicht auch der ukrainische Faschismus hier in der ideologischen Kriegsvorbereitung, in einem Krieg gegen Russland für eine Bedeutung? Der ukrainische Nationalismus, die Befreiung von der Unterdrückung durch die Sowjetunion und so weiter und so fort, was dort alles genannt wird, auch als ideologische Herleitung. All das hängt damit zusammen. Und wir haben eben Susanne zu Gast, Susanne Witt-Stahl, die Expertin für all diese Themen ist, das Buch Der Bandera-Komplex mit herausgegeben hat, mittlerweile in der dritten Auflage. Beim Verlag 8. Mai erschienen, hatte ich bereits gesagt. Susanne ist Autorin, schreibt viel für die junge Welt. Sie ist Chefredakteurin der Melodie und Rhythmus. Und thematisch hat sie den Maidan 2013-14 schon eng begleitet, war selbst vor Ort. Kürzlich war sie auch in Georgien, hat die Proteste dort verfolgt und in der jungen Welt dafür geschrieben. Ansonsten beschäftigt sie sich vor allem auch mit der Reaktion auf diese Proteste dort, auf rechte Kräfte, sag ich mal, die Reflexion in der deutschen Gesellschaft, in der deutschen Linken, wie es auch hier rezipiert wird. Und wenn wir uns auch mal die Autoren im Buch Der Bandera-Komplex anschauen, dort sind einige kanadische, US-amerikanische Autoren gelistet, aber nicht so sehr viel deutsche Autoren. Und da müssen wir sagen, ist Susanne eine der wenigen Personen, die auch hier diese Recherchearbeit leistet, sich konkret die Kräfte in der Ukraine, aber auch, wie sie hier in Deutschland wirken, anschaut. Also damit würde ich sagen, Bühne frei für Micha und Susanne. Danke, dass ihr da seid. Ja, danke Johann für diese schon perfekte Überleitung. Da können wir ja schon gleich den Abend beginnen mit der grundlegenden Frage. Susanne, wie kam es denn überhaupt zur Entstehung des Bandes, der Bandera-Komplex? Welche Ziele habt ihr überhaupt mit der Publikation verfolgt? Was war denn überhaupt der Auslöser? Und Johann hat gerade auch die Hauptautoren aus zum Beispiel Kanada genannt. Kannst du noch mal ein paar Infos zu den Hauptautoren darüber berichten? Ja, erstmal möchte ich trotzdem, obwohl wir jetzt so viel vorhaben, einfach ein sehr, sehr herzliches Danke an euch, an die KO hier als Organisatoren sagen. Wir sind ja schon ein bisschen eingespieltes Team mittlerweile. Wir arbeiten auf dem Weg der Veranstaltung sehr gut und sehr solidarisch und ich meine auch sehr ertragreich zusammen. Und deswegen, mir ist das immer wieder eine Freude, mit diesen Genossinnen und Genossen arbeiten zu können. Ja, du hast es hier einen riesen Fragenkomplex aufgemacht und da wir noch viel anderes vorhaben, versuche ich es so kurz wie möglich zu sagen. Natürlich, das ist okay, ich versuche noch ein bisschen ranzurücken. Verstehen das alle auch in der letzten Reihe? Ich sehe heftiges Nicken und Handzeichen. Ja, warum? Natürlich könnte jetzt erstmal die Frage kommen, sag mal, seid ihr verrückt? Habt ihr Mangel an Nazis in Deutschland, dass ihr euch mit der Ukraine befassen müsst? Ich muss sagen, das ist nicht wirklich eine unberechtigte Frage. Ich möchte sie aber insofern beantworten, um deine Frage auch gleich mit zu beantworten. Nämlich, meine These ist, wenn man über den ukrainischen Faschismus redet, erfährt man unglaublich viel über den deutschen Imperialismus. Und man kann gar nicht über die Geschichte des 20. und jetzt auch 21. Jahrhunderts und der Entwicklung des deutschen Imperialismus reden, ohne auch über den ukrainischen Faschismus zu reden. Und da sind natürlich bestimmte Phasen, wo diese Allianz zwischen dem deutschen Imperialismus und dem ukrainischen Faschismus natürlich sozusagen kulminiert sind. Dann gab es auch Zeiten, wo sie keine Rolle spielte oder kaum eine. Wobei man tatsächlich sagen muss, dazu haben wir heute natürlich leider keine Gelegenheit, aber das kann man bei der Buchlektüre dann vielleicht ein bisschen mehr darüber erfahren. Man merkt, dass da eigentlich eine unglaubliche Kontinuität ist, eine Kontinuität, die mir, als ich sie näher beleuchtet habe, auch durch Recherchen im westlichen Ausland wirklich fast das Blut in den Adern gefrieren lassen hat. Und ich gehöre nicht zu den Leuten, die jetzt besonders politisch und historisch optimistische Analysen zu bieten hat. Wie gesagt, wir müssen es holzschnittartig machen. Und da sage ich, wir können vielleicht so drei Phasen, wo diese Allianz, diese Unheilige besonders kulminierte, nennen. Und da muss man, ich fand es sehr gut, Arnold Schölzl hat in dem Buch, das war auf Basis eines Junge Weltartikels gesagt, da gab es einen ersten Versuch. Und das war der erste Versuch des deutschen Imperialismus in der jüngeren Vergangenheit, also wir reden vom 20. Jahrhundert bezogen, Russland sich einzuverleiben oder zumindest es zu unterwerfen. Wir wissen, das war der Erste Weltkrieg. Und man muss auch sagen, dass in der Zeit der moderne ukrainische Nationalismus entstanden hat, über den, wie ich meine, man kann es gar nicht oft genug zitieren, Rosa Luxemburg 1918 zu Recht gesagt hat, aus diesem Windei krochen in Brest die deutschen Bajonette. Ja, sie hat also auf diese Verflechtung angespielt und wie es vielleicht einige wissen, Rosa Luxemburg waren Gegner dieses ukrainischen Nationalismus überhaupt oder das Nation Building, wie man heute sagen würde, weil sie gesagt hat, dass es dafür keine historische Grundlage gibt und dass das bestimmte kleine Interessengruppen seien. Das können wir natürlich hier nicht vertiefen, sonst wird es eine lange Nacht. Aber wir müssen natürlich auch noch auf den zweiten Versuch eingehen. Der ist uns viel mehr und auch zu Recht noch im Bewusstsein. Das ist natürlich der imperialistische Krieg gegen die Sowjetunion, zu der damals die Ukraine gehörte, wie wir wissen. Und das war natürlich ein Überfall unter dem Vorzeichen der Nazi-Diktatur in Deutschland mit dem ukrainischen Faschismus als Fußtruppen und engste Verbündete. Und nur zur Einordnung, du hast das eben schon hervorragend gemacht, so dass ich das nur noch ganz kurz ergänzen muss. Wir gehen jetzt davon aus, ich glaube, das ist Konsens bei allen Autoren, obwohl ich jetzt nicht weiß, ob wir in allen Punkten übereinstimmen würden. Wir gehen davon aus, wir sind gerade beim dritten Versuch. Und hier ist es jetzt so, dass der ukrainische Faschismus die Fußtruppen für ein NATO-getriebenes Deutschland und für die NATO allgemein stellt. Nur dass diesmal der Imperialismus unter den Vorzeichen der liberalen Demokratie antritt. Jetzt haben wir eben genau die Situation, dass wir eine hohe Weltkriegsgefahr erreicht haben. Du hast das eben auch schon kurz angesprochen, wo Faschisten eventuell, zumindest in manchen Bereichen, Schlüsselpositionen besetzen und auch eben auch über die Frage, wie weit eskaliert das oder kommt es überhaupt zum Weltkrieg und eben auch die Fragen, welche Funktionen sie dabei hätten. Und jetzt komme ich zu einer riesigen Misere, weil da könnte man sagen, okay, mit diesen ganzen Fragen könnten sich ja Wissenschaftler befassen, sollten sie sogar. Historiker werden da gefragt, Politikwissenschaftler werden da gefragt. Aber wir merken, das findet nur sehr reduziert im deutschen Diskurs statt. Beziehungsweise, wenn das stattfindet, dann ist das reine Apologie dieses NATO-getriebenen deutschen Imperialismus. Und das ist nicht etwas, was wir jetzt besonders gut gebrauchen könnten, weil wir brauchen jetzt nicht Verschleierungs- und Legitimationsideologien, wir brauchen radikale Aufklärung. Und da kommt dann die junge Welt natürlich ins Spiel, weil sie genau mittlerweile in Deutschland, ja, so unter den Tageszeitungen, mittlerweile die einzige Instanz ist, die diese Arbeit leistet. Und da wir noch eine Situation heute haben, dass tatsächlich man schon von Gleichschaltung mittlerweile sprechen muss, ob die nun freiwillig erfolgt oder ob sie von oben oktroyiert ist, darüber kann man lange streiten, aber sie findet statt. Und wir haben eine Formierung, das ist eine andere These, über die man sich ja auch nachher wunderbar streiten kann. Wir haben tatsächlich eine Formierung, so meine ich, hier in der BRD erreicht, wo man sagen kann, hier wird eine kriegstüchtige liberale Volksgemeinschaft an den Start gebracht. Zum Teil ist sie schon real. Und die Opposition, man muss fast sagen, die Dystopie von Herbert Marcuse, Gesellschaft ohne Opposition, die realisiert sich sukzessive, wobei das ist natürlich nicht vollständig erreichter Zustand. Und wir haben eine Integrationsleistung des Kapitalismus hier mittlerweile erreicht. Warum das so ist, auch das können wir hier nicht diskutieren, die wirklich atemberaubend ist und die eben auch kaum noch Räume für Debatten und überhaupt für Aufklärung, die dem vorangehen müssen, erreichen. Und da muss man sagen, selbst die Leute, die angetreten sind, ein paar wenige Wissenschaftler, ein paar wenige kritische internationale Journalisten, beispielsweise investigative Journalisten, die es früher reichlich gab, übrigens auch in den liberalen Demokratien. Also ich könnte jetzt stundenlang darüber schwärmen, was in den Vereinigten Staaten in den 60er, 70er, noch 80er Jahren an Aufklärung von kritischen Journalisten geleistet wurde. Wirklich unabhängig, auch gerade über diese unheiligen Allianzen mit Nazis. Aber ja, ich will jetzt hier nicht Nostalgie betreiben. Die sind nicht mehr da, die sind weg. Und wenn man jetzt so sieht, also wie, ne, viele Leute haben das vielleicht gelesen, es gab ein Buch von Michael Colborn, Bellingcat, sehr bekanntes investigatives Netzwerk, sehr viel gelesen, sehr viel reflektiert. Der hat dann ein Buch über Azov geschrieben, natürlich aus liberaler Perspektive, wo ich sage, da hinkt dann schon einiges, da hätte ich dann schon sehr viel Kritik an dem Buch, aber immerhin, dieses Buch hat es gegeben. Aber was erleben wir? Wir erleben dann auf der anderen Seite, dass er, ich glaube, es war vor ein, zwei Jahren, allen Ernstes behauptet hat, die Organisation ukrainischer Nationalisten würde es nicht mehr geben. Und das ist wirklich eine atemberaubende Lüge oder Dummheit oder beides. Ich möchte jetzt nicht eine Analyse von den Unzulänglichkeiten von Herrn Colborn machen. Das ist aber eine Megakatastrophe, weil das heißt ja, dass die Aufklärer und die, die sich als solche darstellen oder auch als solche gewürdigt werden, ihren Job eben auch nicht machen und für noch mehr Desinformation sorgen. Und klar, ich könnte es noch 20 Gründe nennen, aber dann kommen wir nicht mehr zu den weiteren Fragen. Vielleicht noch zu den Hauptautoren. Ja, das hast du gefragt. Ja, wir haben, ich habe es schon gesagt, die Wissenschaftler zieren sich. Es gibt sehr gute Forschung zum historischen ukrainischen Faschismus im 20. Jahrhundert, also der OUN und OUNB, dem Badera-Flügel der ukrainischen Nationalisten. Es gibt auch gute Forschung zu deren Beteiligung am Holocaust und speziell an einigen historischen Katastrophen wie zum Beispiel dem Pogrom von Lemberg 1941. Aber erstmal fällt da auf, die sind eine Handvoll, ich will nicht übertreiben, vielleicht zwei Handvoll. Man muss ja sehen, die sowjetische Historiografie, die ist verschütt gegangen. Und das heißt, durch den Zusammenbruch des Realsozialismus ist dann auch vieles stagniert. Trotzdem gibt es noch einige, die das machen. Was es aber kaum gibt, sind unabhängige Forscher, die sich angucken, was denn heute eigentlich genau ist und wo da die Zusammenhänge zwischen gestern und heute sind. Weil wir wissen genau, wer das macht, kann mit Karriereknick rechnen. Nicht rechnen, der ist garantiert. Und der ist mit Diffamierung und Ausgrenzung garantiert. So, was machen dann Leute, die das nicht hinnehmen wollen? Da haben wir dann einen Nachwuchsforscher wie Moss Robinson, der hier in unserem Buch eine Schlüsselrolle eingenommen hat, weil er tatsächlich ein unfassbares Wissen hat, eine unfassbare Rechercheleistung hingelegt hat und wobei ich sage, nicht abgeschlossen. Er recherchiert jeden Tag, er forscht jeden Tag und der hat tatsächlich auch übrigens auch historisch noch Pionierarbeit zu dem Band beigesteuert. Er hat nämlich gezeigt, dass die Anfänge der OUNB, also des Bandera-Flügels in den USA, womit man jetzt nicht unbedingt rechnet, tatsächlich schon in den 1940er Jahren stattgefunden hat. Das heißt, Verbündete der Sowjetunion gegen Nazi-Deutschland hat schon mit den Hitler-Kollaborateuren eifrig zusammengearbeitet. Das ist tatsächlich ein ziemlicher Paukenschlag. Sowas ist der Forschung von einem sehr jungen Mann namens Moss Robinson zu verdanken. Ein anderer wichtiger Autor war Russ Belland, auch aus den Vereinigten Staaten. Eine andere Generation, der ist 70 plus. Und der war uns unglaublich wichtig, weil er ein Zeitzeuge ist, der nämlich damals den Wiederaufbau der faschistischen Internationale in der westlichen Welt beobachtet hat, mit Schrecken, geweiteten Augen, aber auch mit wachem Verstand. Und der ist damals auch im Zuge seiner Forschung mit Nazi-Kollaborateuren, die einen sicheren neuen Hafen in den Vereinigten Staaten und Kanada gefunden haben, übrigens nicht nur dort, aber wir können jetzt nicht alle Rattenlinien hier nachverfolgen, das wird übrigens ein erschütterndes Ergebnis geben. Er hat das damals beobachtet und ist diesen Leuten auch begegnet, tatsächlich zum Beispiel einer Ikone mit Slava Stetsko, der Ehefrau des Stellvertreters von Stepan Bandera und zeitweiligen für einige Tage Ministerpräsidenten der Ukraine, die sich damals selbst ausgerufen hatte, als die Deutschen einmarschiert sind. Wir wissen, diese Ukraine existierte, ich glaube, 6 oder 7 Tage. Und Slava Stetsko spielte später eine enorme Rolle in dem Wiederaufbau, vor allem nach dem Tod ihres Mannes 1986, bei dem Wiederaufbau der faschistischen Internationale, angeführt vom Bandera-Flügel der OUNB. Und das alles hat Russ Belland erforscht. Und natürlich war uns auch sehr wichtig, dann unbedingt noch zu nennen, Jürgen Lloyd, ein wichtiger Faschismus-Theoretiker. Ich glaube, mit dem arbeitet ihr auch zumindest partiell zusammen, der auf Basis der Faschismustheorien von Reinhard Opitz wichtige Erkenntnisse über den Charakter des ukrainischen Faschismus geleistet hat, aber vor allen Dingen seine Funktion im gegenwärtigen Krieg untersucht hat. Und das natürlich auch, wie das ein guter historischer Materialist macht, immer auch in ja, anhand der Geschichte dieses Faschismus überprüft hat. Das ist jetzt übrigens ein gutes Stichwort wegen Funktion. Ich würde jetzt gerne mal in das Thema etwas mehr reingehen, denn der Faschismus in der Ukraine, das ist ja jetzt kein Phänomen, das erst mit dem aktuellen Krieg begonnen hat. Das hast du ja jetzt schon eigentlich schon sehr gut dargestellt. Das hat halt, wie du schon nachgezeichnet hast, eine lange Geschichte, die auch eng mit den politischen Interessen der Herrschenden verbunden ist. Und mich würde da jetzt interessieren, das hat das Buch auch sehr gut dargestellt, finde ich. Mich würde da in der Hinsicht interessieren, wie hat sich denn der Einfluss des Faschismus oder des Bandarismus in der Ukraine von der Zeit, also vor 2014, über den Maidan-Putsch hinweg bis zum aktuellen Krieg mit Russland entwickelt, vielleicht eventuell verändert vom Charakter her oder so. Ja, kannst du uns dazu etwas sagen? Ja, man muss tatsächlich sagen, es ging ziemlich schnell, als der Realsozialismus zusammengebrochen war, die Sowjetunion ihren Kollaps erlebte, dass der Bandera-Faschismus, aber nicht nur der, ich werde gleich noch da zu anderen Formen des Faschismus kommen, dass er sein Haupt wieder erhoben hat. Also kaum war die Ukraine unabhängig, gab es dann schon Anfänge des Bandera-Kults, es wurden die ersten Denkmäler aufgestellt. Übrigens eine kleine Fußnote, das älteste Bandera-Denkmal steht nicht in der Ukraine. Weiß jemand, wo es steht? New York. Im Bundesstaat New York, ja. Ich habe es mir selber angeschaut, weil ich es nicht so wirklich glauben konnte. Es ist aber gut versteckt und auch gut bewacht. So, aber das ist jetzt im Moment nicht unser Thema. Wir sind jetzt in der Ukraine. Die Ukraine man muss auch sagen, es haben auch viele, viele Faschisten, die im Exil waren und dann in der zweiten Generation waren, sind dann auch in die Ukraine gegangen, weil sie merkten, das kann man wieder aufbauen. Und du hast es ja eben, oder ihr habt es ja schon ein bisschen den Ablauf nochmal, ihr habt das Stichwort Orange Revolution genannt, das können wir jetzt hier alles nicht näher beleuchten. Aber was man, glaube ich, noch unbedingt erwähnen muss, um das zu verstehen, aus der Orangen Revolution oder sogenannten ist dann auch eine Situation entstanden, die einen Präsidenten an die Macht gebracht haben, der den Bandera-Kult in der Ukraine installiert hat und dem auch also wirklich Wirkmacht gegeben hat. Da ist klar, ich rede hier von Viktor Yushchenko. Was sehr interessant ist, man würde jetzt denken, na ja, der ist da eben stark beeinflusst gewesen von diesem Bandera-Kult in der Ukraine und ist da rein sozialisiert worden. Aber nein, er hat den Bandera-Kult in den Vereinigten Staaten kennengelernt. Dort hat er seine Frau kennengelernt, er hat dort studiert. Seine Frau war eine glühende Bandera-Anhängerin und gehörte zu den Strukturen der OUNB. Und nochmal, die OUNB hat nie aufgehört zu existieren. Wer das Gegenteil behauptet, das tun ganz viele, der deutsche Diskurs weiß entweder nicht, was da tatsächlich an Kontinuitäten dieser Geschichte sind und klandestinen Fassadenstrukturen existiert hat die ganze Zeit, oder er ist von irgendwelchen Interessen getrieben, dieses Problem zu leugnen. Es ist unwiderruflich bewiesen, dass die ganze Zeit da waren. Und Yushchenko, um auf ihn jetzt zurückzukommen, war tatsächlich eben jemand, der sich davon hat sehr beeindrucken lassen. Das hat natürlich nichts Individuelles vordergründig, nur eben das Individuelle habe ich erwähnt, weil es ihn natürlich dann besonders motiviert hat. Aber natürlich steckten da die Interessen des NATO-Imperialismus dahinter, also diese Kultur dann zu fördern. Ja, dann Maidan-Putsch, habt ihr eben schon darüber gesprochen. Das war ja so ein Kulminationspunkt, wo die Faschisten dann auch ihre große Chance bekommen und natürlich genutzt haben. Ich finde es sehr interessant. Ja, ich habe es eben erwähnt, ich war gerade in Georgien letzten Monat. Und da fehlt ja diese Kraft, jedenfalls wahrscheinlich. Es kann sein, dass da ein anderer Platzhalter einspringt, um da so eine Art georgische Version des Maidan zu machen. Da wir jetzt aber nicht über Georgien reden, lasse ich mal das, was ich darüber meine, denke und recherchiert habe vor Ort, erstmal weg. Ich fand es aber interessant, dass ein wichtiger Vertreter der Bandera-Lobby in Deutschland, vielleicht kommen wir darauf nachher noch, sehr bedauert hat, dass es als Gamechanger in Georgien leider keinen rechten Sektor gibt. Ja? Und das zeigt dann aber auch, welche Bedeutung der rechte Sektor und andere faschistische Organisationen hatten, um auf paramilitärischen Weg diese Interessen des Putschs und einer, ja, eines Regime-Change durchzusetzen. Und ja, man muss sagen, nach 2014 gab es sukzessive eine Stabilisierung und Ausweitung des Machteinflusses von Faschisten. Ganz wichtig natürlich, das ist ja ihr Kerngeschäft, also alles, was mit Krieg und Gewalt zu tun hat, also natürlich im Militär. Ja, wir haben immer die Azov-Brigade, die es übrigens mittlerweile zweimal gibt. Das haben die deutschen Medien alles verschwiegen. Die junge Welt waren die Ersten, die überhaupt erstmal die Bevölkerung hier darüber informiert hat, dass das, was mal ein Bataillon war, dann ein Regiment war und heute eine Brigade ist. Das ist ein wichtiger Unterschied. Und dass es davon noch gleich, weil es so schön ist, noch eine zweite Brigade gibt. Eine gibt es nämlich in der Nationalgarde und eine gibt es in den regulären Streit, also in der regulären Armee. Das nur nebenbei. Aber wir erfahren immer Azov, ja, die Namen hört man, dann hört man was vom rechten Sektor. Der rechte Sektor ist auch in die Streitkräfte integriert. Aber dann hört es auch meistens schon auf. Und wir erfahren nicht, wie viele Bataillone und wie viele alle möglichen Einheiten implantiert sind in die ukrainischen Streitkräfte. Das ist wirklich atemberaubend, dass die dann so interessante Namen haben wie Nachtigall oder dass sie Symbole von der SS-Division Dirlewanger benutzen, kann man natürlich so sehen, dass das reiner Zufall ist. Ich hätte da eine andere These dazu, aber dazu später noch. Ganz wichtig, ich habe gesagt, alles, was mit Gewalt und Militär zu tun hat, natürlich der Sicherheitsdienst, der Geheimdienst, der Inlandgeheimdienst SBU, ist sehr, sehr wichtig. Aber wir müssen halt sehen, dass allein schon das Gebilde Azov, bleiben wir bei dem, was allgemein bekannt ist, ein riesiges Netzwerk ist und eine ganze Bewegung, ein ganzes Imperium im Staat. Also Azov ist nicht nur sind nicht nur zwei Brigaden Azov, hat einen eigenen Geheimdienst, beherrscht den Militärgeheimdienst, hat diverse Spezialeinheiten. Vielleicht habt ihr schon mal was von Kraken gehört. Dann haben sie auch alle möglichen, also auf der zivilen Ebene haben sie alle möglichen Unternehmen, Medienunternehmen, Filmproduktionsunternehmen. Das ist wirklich Wahnsinn, eine eigene Partei, das Nationale Korps, was nicht so eine große Rolle spielt, jedenfalls scheinbar, und so weiter. Und im Sicherheitsdienst ist das ähnlich, dass da alle möglichen Nazis und andere Faschisten integriert sind. So, jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo es am meisten Desinformation in Deutschland gibt, wo ich sage, die wird mit Absicht verbreitet. Da ist aber ja das Parlament, die Werchowner Rada. Da sind aber dann keine Nazis, muss ich mir immer anhören. Und dann wird aufgezählt, ja, welche Parteien, welche Wahlergebnisse hatten. Wir wissen, die Diener des Volkes von Zelensky haben die Wahl also mit riesigen Vorsprungen gewonnen 2019. Dann guckt man sich die anderen Parteien an, die sind alle nominell liberal, maximal rechtsliberal. Aber da sage ich mal, ein guter Journalist guckt hin, was das eigentlich für Leute sind. Es ist natürlich sehr mühsam, es über 400 Abgeordnete, deren Biografien nachzuvollziehen und was die so machen, wenn sie nicht in der Werchowner Rada sitzen. Oder auch was sie machen, wenn sie in der Werchowner Rada sitzen, was hier keine deutsche Zeitung berichtet. Sie haben zum Beispiel engste Verbindungen zur UNB, zum Bandera-Flügel nochmal, der ukrainischen Nationalisten, und arbeiten in allen möglichen faschistischen Netzwerken. Also man darf auf keinen Fall den Fehler machen, zu denken, nur weil da keine Nazi-Partei ist. Wir wissen, die haben schlechte Ergebnisse gehabt, die hatten irgendwas von 2,14% oder so, die faschistischen Parteien. Aber wir dürfen nicht den Fehler machen zu denken, dass auf den Listen der bürgerlichen Parteien keine Faschisten sind. Das sind haufenweise Faschisten. Und ich könnte jetzt mal ein Beispiel nennen. Der Poroschenko-Partei Europäische Solidarität. Da sitzt ein Supernazi, hat da einen Sitz ergattert, nämlich Andriy Parubi, der Hitlerverehrer, öffentlich Hitlerverehrer. Der sitzt in der Werchowner Rada. Kann man das in deutschen Zeitungen lesen? Ich würde sagen, nö. Aber noch andere Leute, Oleg Dunda, suchen Sie mal in deutschen Zeitungen nach Oleg Dunda, wird nichts werden. Oleg Dunda ist Diener des Volkes, also guter Liberaler, denkt man, aber er ist ein enger Verbindungsmann zur OUNB und arbeitet auch mit denen engstens zusammen. Und dafür gibt es Beweise. Die haben wir natürlich, weil sonst würde ich hier nicht so selbstbewusst solche Sachen erzählen. Oder nehmen wir Jaroslav Jurtschin, ja, von der so liberalen Partei Stimme, Holo heißt sie, glaube ich, ist ein OUNB-Mitglied sogar. Ja, ist einer der wichtigsten Verbindungsleute zu allen möglichen OUNB-Strukturen. Ja. So, das können wir jetzt nicht 400-fach durchdeklinieren, was jetzt welche Abgeordnete welche Beziehungen zu den Faschisten hat. Wir müssen aber auch sehen, also auch in der Gesetzgebung in der Ukraine, und das seit 2015 schon Faschisten beteiligt waren. Die Dekommunisierungsgesetze wurden unter Beteiligung von OUNB-Leuten ausgearbeitet. Ganz wichtig, das Antikollaborationsgesetz 2022 im März verabschiedet, wurde von dem Naziführer Andrei Beljetzki, übrigens Kommandeur des Azov-Bataillons und kommt aus diversen militanten Nazi-Strukturen, wo er also eine lange Biografie hat, die wir hier auch nicht beleuchten können. Ja, solche Leute saßen in der Kommission, die die Gesetze ausgearbeitet haben. Ja, natürlich dann mit Anzug und Schlips. Er hat aber nichts an seiner Gesinnung geändert, nicht das Geringste. Ja, das sind alles so Dinge, wo man sagen muss, und das können wir jetzt durchdeklinieren, durch die Medien, durch den Bildungsapparat, da sieht es nämlich nicht wirklich anders aus. Aber kannst du uns dann nochmal vielleicht so näher bringen, wie da überhaupt diese ideologischen Strömungen überhaupt aussehen oder wie die Grundlage, die ideologische Grundlage direkt für diese verschiedenen Akteure, auch sich liberal nennenden Akteure, wie das überhaupt aussieht und wie die, ich sag mal so, wie der Kit überhaupt funktioniert. Ist das halt ein einheitlicher, also Form des Faschismus? Gibt es da verschiedene Arten von Faschismus? Ist der Banderismus da halt eine Ausprägung, die dann halt explizit da gefördert wurde, wie du es ja halt auch schon angedeutet hast? Und kannst du uns dann halt dazu auch vielleicht noch so die Verbindung eventuell zum deutschen Faschismus dann noch ein bisschen näher bringen? Also wie, auch ist ein bisschen ein großes Thema, das ist klar, aber so ein bisschen anschneiden, wie da die ideologische Verbindung vielleicht ist oder auch organisatorisch? Ja, das ist natürlich ein riesiges Feld auch und das müssen wir jetzt deutlich die Frage irgendwie zu eng, wie sagt man, eng führen. Also ich glaube, erstmal ist nochmal wichtig, ich habe jetzt schon von Nazis gesprochen, genau, ich habe von Banderisten gesprochen. Und das muss man tatsächlich unterscheiden. Der Banderismus ist nicht identisch mit dem deutschen Nazismus. Man muss aber schon sehen, was sind denn da für Gemeinsamkeiten. Und dafür muss man natürlich auch erstmal gucken, wo kommt jetzt der Banderismus her. Man muss sagen, eine ganz wichtige Grundlage war das, was man integralen Nationalismus nennt. Dazu gibt es ganz gute Forschung, wenn mich nicht alles täuscht. Der integrale Nationalismus ist, glaube ich, der aggressivste Nationalismus, den es zumindest im 20. Jahrhundert gegeben hat. Er ist tatsächlich ein Nationalismus, der unglaublich aggressiv und totalitär ist und wirklich alles, komplett alles der Nation unterordnet. Also wir können es alle Bereiche unseres Lebens durchdeklinieren, dann sitzen wir hier bis morgen früh und wir können aber das, und ich mache es deswegen kurz, sagen, es würde alles unter der Lupe des ist, was hilft es oder wie muss es zugerichtet sein, um dem Nationalismus gerecht zu werden? Man kann fast sagen, eine Metaphysik des Nationalismus. Und die hatte sich damals entfaltet. Warum das so ist? Vielleicht, weil die Ukraine eine verhinderte Nation war. Wir wissen ja, es gab die Volksrepublik Ukraine im 20. Jahrhundert nach dem Ersten Weltkrieg, da gab es auch einen Krieg, den hat man gegen die Sowjetunion verloren, man wurde eine Republik. Und das hat viele Rechtskräfte eben dann noch viel aggressiver gemacht. Man muss sagen, der Banderismus hat sich so richtig entwickelt in den 20er Jahren. 1929 ist zu nennen, wo sich die Organisation ukrainischer Nationalisten gegründet haben. Die ist damals hervorgegangen aus der ukrainischen Militärorganisation, abgekürzt UWO, das findet man auch in der Literatur. Dann muss man sagen, ab den 1930er Jahren ist der Banderismus tatsächlich so richtig zum Faschismus geworden, zum offenen Faschismus, und hat sich irgendwann auch zum Faschismus bekannt, hat also sich selber auch als faschistische Organisation definiert. Und wenn man dann mal schaut, was war in den 30er Jahren, das war die Hochzeit des Faschismus, wir wissen, was in Spanien passiert ist, und wir wissen noch viel besser, was in Deutschland vorher passiert war. Und da muss man sagen, das war ein Teil dieser faschistischen Internationale, die sich in Europa gegründet hat. Und dann kam natürlich, dann irgendwann wurde einer der Führer zur Ikone, und das war Stepan Bandera, ein fanatischer Faschist. Man muss auch noch vielleicht sagen, weil rede immer von der OUNB und dass es da einen Flügel gab. Es gab eben auch eine Spaltung dieser Bewegung in einen ja konservativ, aber auch rechten und faschistischen Flügel unter dem Führer André Melnik. Bitte jetzt nicht verwechseln, das ist Generationen später, aber die gleiche Gesinnung, das können wir auf jeden Fall festhalten. Und wir haben eben dann den radikalen, der jungen, wilden Faschistenflügel gehabt unter Stepan Bandera. Dann hat sich die 1943 die ukrainische aufständische Armee gegründet. Das war sozusagen die paramilitärische Arm der OUNB, und die spielte dann auch bei den Massenmorden an Polen und Juden eine ganz große Rolle. Ich habe es eben schon gesagt, die Ideologie integraler Nationalismus so als Basisideologie. Man muss aber tatsächlich sehen, dass der deutsche Narzissmus, weil du fragtest ja auch nach den Verflechtungen, tatsächlich schon in den 20er Jahren langsam an Einfluss gewonnen, weil ich finde schon was hier sehr interessant, dass einer der wichtigsten Ideologen der Bandera-Faschisten, nämlich Dimitru Donsow, auch Übersetzer von Teilen von Hitlers Mein Kampf war. Und diese Übersetzung erfolgte sehr, sehr schnell. Also kaum war das Buch erschienen, wurde es ins Ukrainische in Teilen übertragen. Und da ist es wichtig, auch vielleicht für unsere spätere Diskussion, dass dann ein mega Bedürfnis aufkam, den Pazifismus zu bekämpfen und alle Art von Gewaltverzicht und Frieden, weil das mögen Faschisten bekanntermaßen gar nicht. Und dann wurde da eine riesige Ideologie drum gebaut, und bei Donsow, ich habe es mir hier aufgeschrieben, konnte man zum Beispiel nachlesen, dass eben von anstelle des Pazifismus die Idee, Originalton, von Kampf, Expansion und Gewalt, ein fanatischer Glaube an die eigene Wahrheit, Exklusivität und Härte, sozusagen die Basis des Denkens der Nationalisten sein soll. Und dann vielleicht bekannt der Dekalog der OUN schon 29 von Stepan Lekavsky: Du sollst nicht zögern, also Originalzitat, das allergrößte Verbrechen zu begehen, wenn die Sache dies verlangt. Und dann jetzt, das muss ich noch natürlich jetzt ein ganz bisschen versuch so kurz wie möglich auszuführen, war dann die enge Kooperation mit Deutschland, die schon in den 1920er Jahren begann, was erstmal so ein bisschen überrascht, weil man würde jetzt denken, naja, das ist dann nach der Macht Übernahme der Nazis. Aber das hat tatsächlich schon in der Reichswehr begonnen. Also in der Reichswehr gab es große Freunde der ukrainischen Nationalisten. Vielleicht vielen wird hier der Name Wilhelm Canaris noch etwas sagen. Das waren so Verbindungsleute. Die deutsche Reichswehr, also eigentlich unter dem Vorzeichen einer liberalen Demokratie, Weimarer Republik, hat damals schon Leute, also hat schon ukrainische Nationalisten, damals noch von der UWO, ausgebildet. Dann ab 1934 gab es eine Finanzierung mit Unterbrechung, da war es dann klar. Dann wissen wir, 1941 die deutsche Wehrmacht hat das Bataillon Nachtigall und Roland gegründet. Und dann ab 1943 gab es die berühmte, die heute eine ganz wichtige Rolle spielt, was der Kult darum, Waffen-SFS-Division Galizien. Und man muss, es ist auch interessant, die Banderisten sind dann mit der Niederlage der Wehrmacht, wo sie dann die Beine in die Hand nehmen musste vor der Roten Armee und nach Westen sich wieder absetzen musste, sind sie dann gleich mal mit, weil sie merkten, oh, das könnte jetzt für uns unangenehm werden. Und wo haben sie ihr neues Hauptquartier aufgeschlagen? Tatsächlich, also es ist so plump, aber es ist nun mal leider wahr, in der alten Hauptstadt der Bewegung, nämlich in München, und das gleich 1945. Übrigens mit großer Unterstützung der Alliierten und natürlich der deutschen Nazis, die schon gerade die nächste Karriere angetreten hatten. Und man muss natürlich sagen, du fragtest ja auch nach den ideologischen Verbindungen, also ganz wichtig natürlich, dass was der Banderismus und der Narzisst, der klassische Narzissmus gemacht haben, also die Identifikation von Bolschewismus mit Judentum. Also ein wirklich extrem aggressiver Antikommunismus, den man dann mit Antisemitismus verkleistert hat und der dann im Vernichtungsantisemitismus wucherte. Ich will nur mal schon ein kurzes Zitat noch bringen, das eben auch so deutlich macht, wie wichtig das für die OUNB auch war. Ich hatte ja eben schon Jaroslav Stetsko erwähnt, Banderas Vize sozusagen. Und der hatte 1941 gesagt, das zitiere ich lieber, weil es ein historisches Zitat ist, ganz genau, Zitat, ich unterstütze daher die Vernichtung der Juden und halte es für zweckmäßig, die deutschen Methoden zur Ausrottung des Judentums in der Ukraine zu bringen, um ihre Assimilierung und Ähnliches zu verhindern. Ich glaube, viel eindeutiger geht es nicht mehr. Und man muss eben sagen, dass heute beide Ideologien, also im Banderismus gibt es Anteile vom Narzissmus, aber es gibt heute eben auch einen Neonazismus, der sich vom Banderismus unterscheidet. Man muss natürlich sagen, das hat damit zu tun, das können wir hier leider auch nicht aufdröseln, dass der Banderismus ab 1945 extrem, wie soll man sagen, opportunistisch war, weil er musste ins westliche Exil, da musste er ein paar Kompromisse schließen. Also er hat den Antisemitismus zumindest versteckt oder hat ihn in Teilen auch aufgegeben. Und er hat so getan, als würde er demokratisiert sein. Das ist natürlich kompletter Unsinn. Das ist einfach schlichtweg eine Lüge. Aber diese musste gemacht werden. Und deswegen, dadurch ist natürlich auch ein Abstand zum klassischen Narzissmus entstanden, der aber wiederum im Neonazismus, zum Beispiel in der Azov-Bewegung, nicht gemacht wird. Also da ist dieser Kompromiss nicht da. Das heißt, die Azov-Bewegung hält zwar, das muss man betonen, sich mit dem Antisemitismus öffentlich zurück. Da findet man ganz, ganz selten was, ab und zu, aber trotzdem, da rutscht dann doch mal was raus. Aber in der Regel ist es so, dass man sich total auf Russenhass und Antikommunismus konzentriert. Und man muss auch sehen, dass wir sind im Zeitalter der Globalisierung, auch der Narzissmus oder der Faschismus globalisiert sich. Das heißt, viele Einflüsse aus anderen Faschismen geraten dann in die Ukraine, also zum Beispiel dieser popkulturelle, kulturindustrielle Nazi-Kult, den wir aus dem Westen kennen, der ist dann auch, hat dann auch in der Ukraine ziemlich erfolgreich sich festsetzen können. Zum Beispiel, wenn wir es in der Musikszene sehen, wie National Socialist, Black Metal oder Militant Metal, ganz wichtige für die Rekrutierung von Nazis und neu oder Nachwuchs. Und so sind dann natürlich schon auch die Unterschiede zu machen. Ja, du bist da jetzt schon sehr gut auf diese verschiedenen Ausprägungen und Arten eingegangen. Das zeigt eigentlich auch, dass es ja keine, ich sag mal so, statische Ideologie ist, sondern halt auch so ein Werkzeug der herrschenden Klasse, um halt ihre Interessen halt durchzusetzen. Ne? Und genau um die Interessen soll es jetzt mal gehen, denn was wir hier auch in Deutschland beobachten können, das zeigt sich ja dieser Russenhass schon, dieses Anti-Russische. Kannst du da eventuell mal das nochmal einordnen, wie das da zusammenkommt? Also erstmal das Anti-Russische, dieser Antikommunismus, der trotzdem immer noch mit sehr prägnant da ist. Und wie das halt mit diesen auch langfristigen politischen Zielen der ukrainischen Faschisten, aber auch die halt in der Regierung sind, wie das zusammenpasst. Und ja, gerade auch im Hinblick, wie zum Beispiel Minsk II da eine Rolle mitgespielt hat oder was ja dann halt auch in die weitere Kriegspolitik gegen Russland gemündet ist. Und dann vielleicht noch ein Stichwort, was man hier eigentlich überhaupt nicht hört, ist ja Stichwort Großukraine. Wie das halt von den verschiedenen politischen Kräften interpretiert wird oder überhaupt versucht wird umzusetzen, oder ist das überhaupt Ziel? Also kurz und gut, nahe Ziele und Fernziele von den ukrainischen Faschisten jetzt gegenwärtig. Ja, das ist natürlich für uns jetzt gerade eine der wichtigsten Fragen überhaupt, wenn es darum geht, eine Einschätzung zu haben, wie geht das eigentlich mit diesem Krieg weiter? Und natürlich muss man sehen, die Faschisten und auch die, die gern die ukrainische Bevölkerung gegen Russland aufbringen wollen, haben natürlich ein Problem. Ein Teil der Bevölkerung ist überhaupt nicht antirussisch. Also je mehr man in den Osten der Ukraine kommt, ich habe ja auch, als der Bürgerkrieg anfing, also sogenannte Bürgerkrieg, der nur scheinbar einer ist, und das weiter eskalierte und dann mit der sogenannten ATO, also Antiterroroperation der Putschregierung und ihrer Nachfolger, beantwortet wurde, habe ja dort viele Exkursionen auch gemacht. Und je mehr man in den Donbass dann auch kam, erfuhr man, dass Leute, wenn man sagte, ja, wie steht ihr denn zu den Russen, die Leute zurückfragten, was ist denn das für eine bekloppte Frage, ich bin Russe. Ja, wieso fragst du, wie ich zu mir selber stehe? Also jetzt ein bisschen überzogen. Und das heißt also natürlich, man braucht, wenn man diesen Krieg da anheizen will, welchen jetzt auch immer, ob es die erste Stufe war ab 14 oder die zweite ab 22 weiter eskalieren will, dann muss man eine Frontstellung der Bevölkerung zu den Russen haben und eine Selbstverleugnung der Identität und so weiter. Wir wissen, dass viele das nicht akzeptiert haben. Deswegen gab es den Aufstand in der Ostukraine 2014 im Frühling, den wir jetzt hier nicht nachvollziehen, nicht mehr rekapitulieren können aus Zeitgründen. Wir müssen aber tatsächlich sehen, dass diese Frontstellung ausgebaut wurde. Man muss sehen, dass in der Westukraine ein heftiger Bandera-Kult ist und dass da wirklich der Banderismus fast so in dem Sinne des integralen Nationalismus irgendwie den gesamten Alltag bestimmt. Jedenfalls wird es versucht, das durchzusetzen. Und da muss man natürlich sehen, jetzt kamen die Stichworte Minsk II. Wir wissen mittlerweile, dass Minsk II nicht wirklich umgesetzt wurde. Es hat den Konflikt in Teilen eingefroren, aber es hat die wesentlichen Punkte, die da festgelegt wurden, wurden nie realisiert. Und man kann, glaube ich, mit ziemlicher Sicherheit sagen und auch beweisen, dass hauptsächlich die faschistischen Kräfte oder auch die Kiewer Truppen daran schuld hatten. Und Zum Beispiel allein schon, weil sie bestimmte Gebiete nicht geräumt haben, weil sie selbst Anweisungen dann ab 2019 von Zelensky schlichtweg einfach nicht befolgt haben. Die haben gesagt, interessiert uns ein Scheißdreck, was du sagst, wir machen das einfach nicht. Stichwort Steinmeier-Formel. Wir wissen aber auch, dass der Westen nicht ernsthaft interessiert war an einem Frieden. Deutschland in Teilen vielleicht schon, aber je ferner sozusagen die NATO-Länder, geografisch meine ich das jetzt, von der Ukraine, ja, weil Deutschland hatte Ausgleichsinteressen in Teilen, desto weniger hatte man irgendeine Lust auf Minsk II. Und wir wissen heute, es war mehr oder weniger dafür da, die Ukraine in Ruhe aufzurüsten. Und die Nazis oder, sag es mal, die Faschisten allgemein spielten dabei eben eine Rolle, wenn es darum ging, eben alles, was Minsk II vorantreiben könnte, zu sabotieren. Eine wichtige Instanz war die Widerstandsbewegung gegen Kapitulation, die sich da unter allen möglichen banderistischen und Nazi-Strukturen gebildet hatte und die unter Hochdruck daran gearbeitet hat, die Umsetzung von Minsk II zu verhindern. Das war also erstmal das Nahziel, das ist mehr oder weniger erreicht worden. Sehr interessant ist, dass diese Widerstandsbewegung gegen die Kapitulation, da müsste man ja eigentlich denken, naja, der Westen hat sich da zurückgehalten, weil er ja eigentlich Minsk II offiziell befürwortet hat. Aber schon interessant, dass diese Kräfte, die dahinter standen und selbst die Organisation selber, zum Beispiel im Atlantic Council, lange Essays veröffentlichen konnte, Minsk II unterminiert wurden, argumentativ und so weiter. Das ist auch ein Indiz dafür, dass man in den Vereinigten Staaten nicht ernsthaft an Minsk II interessiert war. Somit waren die Nazis dann wichtige Verbündete auch plötzlich, dieses Minsk II zu blockieren. Man muss jetzt natürlich sagen, was ist denn jetzt das Nahziel 2022? Da muss man ganz klar der Siegfrieden gegen Russland, was anderes ist für die Nazis und andere Faschisten nicht denkbar. Keinerlei Verhandlung. Und man muss eben sehen, dass vor diesem Hintergrund was ganz Schauriges läuft, nämlich gerade der Wiederaufbau des Anti-Bolschewik Bloc of Nations, wo man eben sieht, darüber sprechen wir vielleicht gleich nochmal, dass sich die faschistische Internationale da wieder mit den Banderisten an der Spitze dann auch noch aufbaut und das teilweise auch hier im Westen passiert. Selbst in Deutschland gibt es da einen Ableger. So, also das ist jetzt dramatisch verkürzt, bis an die Grenze falsch zu sein. Die Beantwortung der Frage, was ist das Ziel seit 22? Aber jetzt müssen wir natürlich noch, und jetzt hast du ein wichtiges Stichwort genannt, über die Großukraine sprechen. Und das ist natürlich tatsächlich etwas, wovon die Faschisten alle, wie sie sind, in der Ukraine träumen, also die Errichtung der Großukraine. Was in letzter Zeit häufig, wenn man die ganzen Nazi-Kanäle durchforstet, also ich bin, glaube ich, mittlerweile in 40 bis 50 Nazi-Kanälen, auch selbst in internen Chats und so weiter, ja, um zu verstehen, was sie jetzt wirklich denken und was sie wirklich machen und so, dann fällt einem auf, dass seit einiger Zeit bei den Militärs, das sind natürlich Bilder, die hier niemals gezeigt werden, an den Armen, also hier die Armen, wie sagt man, die Badges, die da angebracht werden können, dass da eine Landkarte der Großukraine auftaucht. Das habe ich erst in den letzten Monaten gesehen. Vielleicht ist mir da was entgangen. Also das heißt, im Moment unglücklicher der Kriegsverlauf, desto irrationaler und irrer, wirklich durchgeknallter die Forderungen oder Fantasien, was man da alles erreichen kann. Und da muss man natürlich sehen, also wenn man guckt, ne, was meinen die mit Großukraine eigentlich, dann findet man unterschiedliche Graduierungen des Wahnsinns, was man sich da alles erträumt. Mit Teilen Polen zum Beispiel auch. Ja, also es gibt alle möglichen Modelle, Darüber wird man sich dann nach dem großen Endsieg streiten können. Gut, das ist Gott sei Dank nicht unser Problem. Vor allen Dingen auch deshalb, weil es diesen Endsieg mutmaßlich nicht geben wird. Da ist die Bescheideneren wollen natürlich, also muss man sagen, alle sind sich einig, die Krim muss wieder her, sonst ist das auf keinen Fall akzeptabel. Da muss man allerdings natürlich fairerweise sagen, es wäre nach dem Völkerrecht erstmal ein Anspruch, wahrscheinlich, auch darüber kann man diskutieren, das mache ich aber jetzt hier nicht auf, weil dann das ist abendfüllend. Aber erstmal ist es klar, diese Krim ist besetzt worden 2014. Und da ist klar, dass Nationalisten sagen, da werden wir auf keinen Fall verzichten. Das ist nachvollziehbar, argumentativ. Dann die Volksrepubliken ähnlich. Gut, aber dann wird es abenteuerlich, weil dann kommen natürlich alle möglichen Gebiete dazu, die heute russisch sind. Kuban-Region, alles um das Asowsche Meer drumherum, also selbst also der Kaukasus, Südkaukasus ist zum Teil dabei. Manche sind so, wie sagt man, ehrgeizig, dass sie sogar die Ukraine bis nach Wladiwostok ausdehnen möchten. Also da muss man sagen, das ist nicht unbedingt ein bescheidener Ansatz, der da vertreten wird. Und man muss halt sehen, die meisten sitzen irgendwo im Militär. Das sind jetzt nicht irgendwelche Irren, die da nachts nur irgendwie an ihrem Computer sitzen und Gröfatz-Ideen haben, sondern das sind schon auch Leute, die eine gewisse Macht haben, eine gewisse Wirkung haben. Also wenn man nun mal sieht, zum Beispiel der Chef des militärischen Geheimdienstes, Kirill Budanov, ne, der hat dann schon gesagt, dass er eigentlich auch die Region Kursk und Belgorod haben will, Kuban sowieso. Also das sind Leute, die tatsächlich da Ambitionen haben. Nun muss man allerdings sagen, mittlerweile mäßigt er seinen Ton, aber das ist ein anderes Thema. Ja, wir nähern uns jetzt eigentlich auch schon der zentralen Fragestellung, wo auch heftig immer auch in verschiedenen linken oder kommunistischen Strömungen halt auch heftig diskutiert wird. Du hast erstmal einen interessanten Abriss gegeben, auch über die historischen Wurzeln des ukrainischen Faschismus, des Banderismus. Die zentrale Ideologie hast du uns jetzt halt schon näher gebracht. Wir haben jetzt über die Ziele und Fernziele der ukrainischen Faschisten gesprochen. Jetzt ist wirklich die zentrale Frage, haben wir denn in der Ukraine den Faschismus an der Macht? Also das ist ja, kann man ja jetzt drüber streiten, weil wir haben jetzt schon mitbekommen, dass viele verschiedenartige Akteure da ja einen Einfluss auf jeden Fall im Machtapparat haben. Aber wenn man jetzt einfach so das in den Raum wirft, diese Frage, wie würdest du dir dieser Frage, ist der ukrainische Faschismus an der Macht, wie würdest du den entgegnen? Ja, das ist wirklich eine der spannendsten Fragen. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie später in der Diskussion nochmal aufgerufen wird. Wenn man den Beitrag von Jürgen Leut im Buch liest, und da knüpfe ich weitgehend an, oder da gehe ich d'accord, sagen wir, ich sage jetzt wir, weil da passt nicht viel dazwischen, der Faschismus ist nicht an der Macht. Und zwar in dem Sinne nicht, dass er eine faschistische Staatsform angenommen hat, also eine reine Diktatur, auch strukturell. Etwas, was es übrigens kurzzeitig gab, 2014, ja, da sprach man von Junta in der Opposition, in der linken Opposition. Aber wir müssen halt auch tatsächlich sehen, dass wie viele Faschismen gibt es noch nach 1945, wo man sagen kann, das ist wirklich reiner, purer Faschismus bis in die letzte Pore, also dieser Bilderbuch-Faschismus, womöglich noch mit einem Führer und so. Und wir müssen einfach sehen, dass es der Faschismus in der Ukraine sehr, sehr viel Macht hat. Ich habe es, glaube ich, eben ein bisschen dargestellt. Dass man aber sehen muss, dass es Bereiche gibt, wo es vielleicht, und das müsste man fragen und näher untersuchen, gar keinen Faschismusbedarf gibt. Weil wenn wir davon ausgehen, dass dieser Faschismus vom Westen bestellt ist, ja, oder zumindest gefördert wird, dann müssen wir davon ausgehen, dass nicht dieser totalitäre Faschismus gebraucht wird. Weil ich meine, dieser totalitäre Faschismus ist insofern nicht da, weil diese faschistische Struktur oder die faschistische Staatsform fehlt. Aber es ist, wie gesagt, ich muss noch mal das auch vertiefen, weil wir haben ein Denken im Diskurs, ach, der Faschismus ist nicht rein an der Macht, das ist doch anders wie bei Hitler, na dann. Dann ist ja nicht so schlimm, weil es gibt so ein Entweder-Oder-Denken. Ja? Und ich sage mal, wenn der Faschismus in Teilen enorme Macht ausübt, ich will gleich dazu noch mal was sagen, dann ist das es gibt tausend Gründe schon allein, dass da alle Alarmglocken schrillen, weil wir müssen ja sehen, dass der Faschismus in der Ukraine offenen Terror ausübt. Wir müssen sehen, die linke Opposition ist praktisch komplett verboten. Wir wissen ja, es gab Verhaftungen, viele sind in Exil getrieben worden, es gab Morde, es sind bis heute viele Leute verschwunden. Die Parteien, wissen wir ja, die Oppositionsplattform ist platt gemacht worden. Die Gewerkschaften sind entweder komplett integriert oder waren sowieso vorher sowas wie gelbe Gewerkschaften, also mehr oder weniger Proxy-Gewerkschaften, oder sie sind in den nationalistischen Konsens eingegangen. Also gleichgeschaltet, kann man sagen. Und so weiter und so weiter. Wir haben über den Antikommunismus eben schon gesprochen. Wir haben noch nicht darüber gesprochen, über den Rassismus, der drastisch ist in der Ukraine. Und wir haben eben, oder wir haben es nur angerissen, eben nicht über die, oder müssten über die Gleichschaltung der Medien sprechen. Weil wir müssen ja sehen, dass alle Medien, die nicht diesen nationalistisch-faschistischen Konsens bedienen, verboten sind. Sie sind einfach ausgeknipst worden, übrigens auch schon vor der russischen Invasion. Also man kann hier jetzt nicht sagen, ja, das ist eben der Kriegszustand, da war das nötig, wir kennen dieses Gerede. Das lässt sich nachweisen, dass diese so viele faschistische Politiken schon längst vor 22 umgesetzt und durchgesetzt wurden. Und deswegen, ich warne davor zu sagen, na gut, wenn das jetzt stimmen würde, dass der Faschismus nicht an der Macht ist, sondern im Moment noch also als Totalität, ja, dass man dann sagt, na gut, ja, dann kann man ja irgendwie beruhigt sein. Das ist unsere Sicht der Dinge darauf. Und wir sagen eben auch, was nicht ist, kann noch werden. Es gibt keinerlei Garantie, dass der Faschismus nicht weiter noch Machtzuwachs hat und eben dann wirklich in dem Sinne totalitär ist und die Staatsform wechselt. Und wir dürfen auch eins nicht vergessen, in der Praxis, für die Menschen, die verfolgt wurden, umgebracht wurden, schwerstens misshandelt bis gefoltert wurden, ihre Existenz verloren haben und ins Exil gehen mussten, ist das dann herzlich egal, ob es da noch ein Parlament gibt oder nicht. Ja, sie haben unter dem Faschismus schon teilweise maximale Unterdrückung bis hin zum Verlust des Lebens dann erfahren oder was Angehörige anbelangt. Du hast jetzt finde ich, sehr gut dargestellt, dass in sehr, sehr vielen Bereichen dieser Faschismus halt wirkt. Hast aber jetzt, soweit ich das jetzt verstanden habe, würdest du jetzt nicht so platt sagen, Faschismus ist an der Macht, so wie ich das jetzt verstanden habe. Ist das richtig? Weil, Im klassischen Sinne. Was mich da jetzt nochmal fragt, wir sind ja halt auch auf der Straße unterwegs, wenn man zum Beispiel so agitiert und man wird da halt gefragt. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen allgemein. Man muss halt manchmal auch mit diesen vielen Informationen dann halt auch so eine politische Richtschnur halt auch an die Hand bekommen, wie man halt damit umgeht. Und alles das, was du nämlich gesagt hast, ich finde das halt so eigentlich schockierend und unvorstellbar, die ganzen Bereiche von Gewerkschaft, politischer Arbeit, dann die Verflechtung in den Parlamenten. Also ich finde da eigentlich schon kaum noch irgendwelche Bereiche, die da noch fehlen. Kannst du da vielleicht noch mal ein bisschen genauer oder tiefer dann noch mal diesen Unterschied rausschälen? Weil ich brauche das noch mal ein bisschen als Verständnis, um damit praktisch noch mal dann weiter auch zu arbeiten. Also eigentlich habe ich es gerade gesagt. Ich habe nämlich gesagt, dass die Staatsform nicht gewechselt wurde. Ja, es sind ja es ist ein Parlament da, das mehr oder weniger invalide ist. Ich würde aber auch nicht sagen, dass es komplett nicht arbeitsfähig ist im Sinne oder komplett nicht vorhanden ist im Sinne des Vollzugs einer rechtsgerichteten liberalen Demokratie. Wissen Sie, es ist eine ultrarechte liberale Demokratie, aber davon sind ja noch Bestände da. Dann muss man aber auch noch sagen, es gibt auch Bereiche, die wir schlichtweg noch gar nicht durchleuchtet haben. Also wie sieht das zum Beispiel mit der dritten Gewalt aus, mit der Justiz in der Ukraine? Ich kann es schlichtweg nicht seriös beantworten. Und das ist natürlich wichtig. Was ist in der dritten Gewalt? Wie weit ist sie faschistisch zugerichtet? Wir haben ja 2022 einen Fall betrachtet und begleitet von einem jungen Kommunisten, der zu Hause überfallen wurde von Geheimdienstleuten und Azov-Schlägern, 2 Stunden entsetzlich misshandelt wurde, während seine Frau zugucken musste und man ihr die Haare abschnitt. Also es ist ein typischer faschistischer Terror. Er ist dann verhaftet worden und er sitzt immer noch im Gefängnis übrigens, Alexander Matjutschenko. Und da haben wir sehr eng auch die Frau begleitet, die in Todesangst war und haben eben auch erfahren, dass es fast ausgeschlossen war, einen Anwalt zum Beispiel zu finden, weil alle Anwälte, die sie ansprachen, Angst hatten, dass sie auch Besuch bekommen vom Geheimdienst und von Azov, wenn sie einen Linken vertreten. Und was war dann die Lösung? Man konnte nur einen Anwalt finden, der dann für Unsummen, ja, und allen möglichen Bedingungen dann überhaupt das Mandat übernommen hat. Das heißt, das ist natürlich jetzt ein Fall. Ja, wir können das nicht einfach pauschalisieren. Aber wenn ich mir den Fall angucke, dann sage ich, es gibt zumindest Indizien dafür, dass es um die Justiz in der Ukraine verdammt schlecht bestellt ist und dass die dritte Gewalt nicht so funktioniert, wie das in einer liberalen Demokratie eigentlich sein müsste. Aber das ist noch kein Befund, wo man sagt, der könnte jetzt der könnte standhalten, weil dafür bräuchte man viel, viel mehr Informationen. Und da muss ich sagen, da müssen auch Wissenschaftler ran. Das heißt, wir haben auch wirklich Bereiche, wo auch wir als Journalisten, wir sind nichts anderes, wir sind keine Wissenschaftler, wo wir einfach auch nicht qualifiziert Urteile treffen können. Und spekulieren ist nicht eine besonders gute Methode, um an die Wahrheit ranzukommen. Da hast du jetzt auch ein sehr gutes Stichwort schon gegeben für eine Weiterleitung zu einem anderen wichtigen Thema, was uns hier auch in Deutschland betrifft, nämlich Bereich Wissenschaft. Da spielt ja auch historische Aufarbeitung von wichtigen Ereignissen eine Rolle. Und da tritt halt auch immer der Geschichtsrevisionismus auf. Und das ist ja immer ein wiederkehrendes Werkzeug, um diese ganzen herrschenden Interessen zu legitimieren. Das, was wir ja heute schon näher erkennen konnten. Ne? Und gerade, wenn man sich mit der Ukraine so beschäftigt, auch was halt auch die ukrainische Nationalität halt auch ausmacht in ihren Erzählungen, da zeigt sich ja besonders so eine Umdeutung, gerade von Zweiten Weltkrieg oder halt auch von solchen Schaffungen, von solchen Konstrukten wie ein Holodomor. Das ist also wirklich ein sehr wichtiger Punkt. Und da würde ich gerne nochmal nachfragen, weißt du denn, wie dort die Geschichte des Zweiten Weltkriegs oder gerade wie gesagt, die von dem Holodomor, wie diese Verfälschung dort abläuft? oder auch welche Rolle da zum Beispiel auch dieser Russenhass explizit damit eine Rolle spielt, so als Scharnierfunktion oder was es auch noch sonst sein kann und ob sich das ändert oder geändert hat, ob du da uns noch zu dieser Rolle was sagen kannst. Ja, man muss sagen, dass gerade was diesen Bereich anbelangt, ist der, das, was du jetzt Geschichtsrevisionismus genannt hast, also ist das wirklich mit einer kriminellen Energie und auch mit einer Totalität, um diesen Begriff nochmal zu praktiziert wird, die ein bisschen die Sprache verschlagen. Also erstmal ist natürlich, es gab ja ein Gesetz über die rechtliche Stellung und die Ehren der Erinnerung an die Kämpfer der Unabhängigkeit der Ukraine im 20. Jahrhundert. Das ist völlig klar, dass hier die OUN in großen Teilen gemeint ist. Und dieses Gesetz hat eben praktisch ja, diktiert, dass man die ehemaligen Kollaborateure Hitler-Deutschlands, die OUN, war in toto mehr oder weniger, ja, je nachdem, nach der Zeit und nach der, welcher Struktur der OUN und welche Akteure, war ja Hitler-Kollaborateur. Und dass man damit natürlich genau diese Tatsache zerschmettert hat. Und das war natürlich intendiert. Das heißt, es gibt heute im großen Stil auf allen Ebenen, ob es die Universitäten sind, ob es das ukrainische nationale Institut für ukrainische Institut für nationale Erinnerung oder Gedächtnis wird unterschiedlich übersetzt, ja, ob es das anbelangt, also ein staatliches Institut, auf allen Ebenen wird die Kollaboration der ukrainischen Faschisten mit Hitler-Deutschland einfach geleugnet und weggelogen. Dann, na, ganz wichtig natürlich, wir wissen, dass der Holocaust als sozusagen, dass er nicht wieder passieren darf, welthistorischer, kategorischer Imperativ ist. Also muss man da irgendwie suchen nach einem Plätzchen, wo man ganz gut dabei wegkommt. Jedenfalls dann, wenn man massiv am Holocaust beteiligt war. Und das betrifft nun mal die ukrainischen Faschisten auf verschiedenen Ebenen, die wir hier auch nicht aufdröseln können. Aber ich habe ja vorhin schon einige Strukturen genannt, wie die SS-Division Galizien und so weiter. Und das heißt, man muss diese Beteiligung am Holocaust natürlich dann mitleugnen. Ich finde es sehr interessant, ich hatte vor einigen Tagen, ich lese immer die Social-Media-Einträge des Weltführers der Organisation ukrainischer Nationalisten, Bandera-Flügel, habe vor einigen Tagen, vielleicht ist es auch schon Wochen her, dass er es geschrieben hat, einen Eintrag gefunden zum Holocaust an den Juden und der hat es genannt kompliziertes Verhältnis. Also Holocaust war ein kompliziertes Verhältnis zu den Juden, kann man natürlich so sehen. Nein, kann man natürlich nicht, das ist eine absolute Katastrophe, aber sie können es, weil es ihnen keiner verbietet und weil hier im Westen niemand auf die Idee kommt, diese unfassbare Schweinerei mal anzuklagen. Und das zeigt, glaube ich, schon also die Frechheit, mit der diese Leute also Geschichtsklitterung betreiben und ohne dafür in irgendeiner Weise Opposition zu erfahren. Im eigenen Land sowieso schon mal gar nicht, aber eben auch im westlichen Ausland nicht. Wenn man sich überlegt, was hier zum Holocaust-Gedenktag gesagt wird, ist das natürlich ein Widerspruch, den man nicht mehr überbieten kann. So, also man muss wirklich sagen, die OUN und UPA werden heute mehr oder weniger als Partisanen sogar dargestellt, also Widerstandskämpfer gegen Hitler. Das ist im Moment die herrschende Erzählung. Und Judenretter übrigens auch. Also man hat herausgefunden, dass ganz viele ukrainische Faschisten damals Juden gerettet haben. Das ist natürlich eine himmelschreiende Lüge, dass es den einen oder anderen Einzelfall gegeben hat, den gab es übrigens auch in Nazi-Deutschland, soll einen nicht davon abhalten, das einfach dreckige Lüge auch zu nennen. Dann hast du den Holodomor genannt. Der Holodomor, ich finde es sehr gut, Moss Robinson, also der, einer der wichtigsten Autoren des Buches, spricht von Holodomor-Industrie, andere Kritiker auch. Und das heißt, da ist eine riesige, wie sagt man, ein riesiges Netzwerk von Institutionen damit beschäftigt, eine Art Gegen-Holocaust zu konstruieren. Weil den Holocaust kann man nicht wegreden, das wird dann auch schwierig, weil dann müsste man in Deutschland Gesetze ändern und die Leugnung des Holocaust dann doch wieder aufheben. Also was muss man machen? Man konstruiert einfach etwas, was mindestens genauso schlimm ist, eigentlich schlimmer. Und dann kommen dann auch die ganzen Zahlen, die wir vom Antikommunisten kennen, so unter dem Motto, was sind schon 6 Millionen Juden, aber unter dem Kommunismus sind hunderte Millionen Menschen ermordet worden. Beim Holodomor, ich glaube, ist von 10 Millionen die Rede. Das Interessante ist, dass das hier in Deutschland läuft, ohne dass es da einen Einspruch gibt. Ich fand es sehr interessant, dass eine wichtige Propagandistin dieser Erzählung letztes Jahr was, oder vorletztes Jahr beim Fritz-Bauer-Institut, beim renommierten, einen Vortrag zum Holocaust gehalten hat, der dann 99,9% über Opfer des Stalinismus und des Holodomor lief und keiner hat dagegen irgendeinen Einspruch erhoben. Ich habe darüber einen Artikel geschrieben, der hieß Die Gunst der Gedenkstunde. Ja, und das heißt, das kommt deutschen Institutionen offenbar ziemlich entgegen. Das ist eine Erzählung, die für den deutschen Imperialismus überaus praktisch ist. Und deswegen, da genießt man und schweigt man. Man kann ja dann auch sagen, haben wir nichts mit zu tun. Das ist aber eine himmelschreiende Lüge, weil die Bundesregierung finanziert gerade unter Hochdruck, übrigens auch in Georgien, das war einer meiner Forschungsinteressen dort, unter Hochdruck die Umschreibung der Geschichte, nicht nur was den Holodomor anbelangt oder diese Konstruktion eines Gegen-Holocaust, sondern auch, wenn es darum geht, die Sowjetunion als eigentlich schlimmer als Nazi-Deutschland aufzubauen. Man muss es schon kaum noch sagen, es ist ja so plump, aber einer der führenden Stiftung ist die Heinrich-Böll-Stiftung, also in Georgien auf jeden Fall. Und wir können das in der Ukraine auch durchdeklinieren. Also Deutschland ist an der Umschreibung, an diesen unfassbaren Schweinereien, die ich hier eben gerade nur mal kurz angetippt habe, ganz also im großen Stil beteiligt. Alle möglichen US-Institutionen übrigens auch. Das ist wirklich Kriminalgeschichte, die wir hier sozusagen live miterleben und die im öffentlichen Raum null Thema ist. Also du hast jetzt schon klar gemacht, dass also dieser Einfluss auch natürlich auch mit von also Deutschland halt auch eine sehr große Rolle damit spielt, auch die westliche Politik und halt auch die Medien. Ich würde da vielleicht da jetzt noch mal kurz noch mal reingehen, nämlich welche Rolle spielen denn jetzt hier unsere westlichen Medien und welche konkreten politischen Kreise spielen da wirklich die Rolle, wo halt der ukrainische Faschismus ja auch verharmlost oder ignoriert wird. Kannst du uns da halt noch ein paar Schlaglöcher aufgeben, welche konkrete Rolle in Deutschland da spielt? Genau. Wir müssen natürlich erstmal davon ausgehen, und das hat Moss Robinson sehr gut belegt, meine ich, weil er darauf sehr spezialisiert ist, dass es in der gesamten westlichen Welt OUN-Fassadenstrukturen gibt. Und diese Strukturen haben natürlich erheblich die Aufgabe, Kontakte zu knüpfen zum westlichen Establishment. Vor allen Dingen zu den großen Denkfabriken, zu Politikern, also Lobbyarbeit zu machen und natürlich auch zu Medien zu machen. Und dadurch kommt dann zusammen, was offenbar wohl auch für diesen Krieg zusammengehört. Also das heißt, die Stützen des NATO-getriebenen Imperialismus arbeiten dann mit diesen Kräften zusammen. Und es sind unglaublich viele NGOs, alle möglichen Stiftungen. Also wir können zum Beispiel sagen, ein großer Unterstützer ist das Zentrum Liberale Moderne in Berlin. Da wurden auch schon mal die Gattin des Azov-Kommandeurs, also in der Nationalgarde, die Brigade, dann eingeladen. Übrigens, was keine einzige Zeitung in Deutschland berichtet hat, außer der Jungen Welt, war auch, dass eine Azov-Delegation unter der Führung besagter Gattin auch im Außenministerium von Frau Baerbock eingeladen war. Das haben wir herausgefunden und wir haben sogar eine Bestätigung vom Außenministerium, weil wir gesagt haben, sie sollen uns darüber Auskunft geben. Und das war ihnen dann vielleicht doch zu peinlich, das dann wegzulügen. Das heißt, das passiert eigentlich auf allen Ebenen. Das ist jetzt keine sehr zufriedenstellende Antwort, aber es zu sagen, es sind da nur die und nur die, würde eine Verharmlosung dieser Zusammenarbeit sein. Was vielleicht noch wichtig ist zu erwähnen, weil du ja sagtest, Deutschland. Man muss wirklich sagen, dass die Bandera-Fraktion oder die Bandera-Lobby hier einen wichtigen Verbündeten hat mit einer bisher noch nicht so viel beachteten Denkfabrik in Berlin, den European Resilience Initiative Center. Und das ist eine wichtige Plattform mittlerweile für den Free Nation Post-Russia Forum. Die sind eng miteinander verzahnt. Und warum sind die jetzt so wichtig? Weil Free Nation Post-Russia Forum ist tatsächlich im Prinzip eine Struktur, wo ich nicht sagen würde, es ist eine reine Fassadenstruktur der OUN, aber die OUN hat da richtig viel zu sagen und mischt da ganz gewaltig mit. Und diese Struktur ist wiederum engstens verbunden mit dem neu aufgebauten Anti-Bolschewik Bloc of Nations. Wieder unter der Führung der OUN, OUNB muss man genau genommen sagen. Und die haben auch ihren ersten Weltkongress schon gehabt. Das sind alles noch kleine Gruppen. Es sind nicht Organisationen, die da dranhängen, die jetzt schon riesigen Einfluss haben. Wir müssen aber sehen, dass diese Leute sagen, keinerlei Frieden mit Russland, egal welchen, nicht mal eine Niederlage Russlands akzeptieren wir. Es gibt nur ein Ziel, das muss die vollständige Zerschlagung Russlands sein. Nun ist aber interessant, jetzt würde man sagen, naja, dieses Center ist irgendeine Randgruppe, aber nein, wir finden den Repräsentanten, den Chef dieser Denkfabrik in der Phoenix-Runde, in allen möglichen Talkshows, die man im Internet findet. Also das sind Leute, die wirklich etabliert sind. Und wenn man Faschisten aus der Ukraine zusammensehen möchte mit deutschen Liberalen, muss man nur am 11. März nach Berlin ins Café Kiew kommen. Da ist dann großes Schaulaufen dieser Leute. Aber glauben Sie nicht, dass da einmal der Name OUNB läuft. Aber ich kann Sie beruhigen, es sind so viele OUNB-Leute da, dass man da wirklich auf keinen Fall Mangel haben wird. Das ist jetzt nur ein Beispiel, weil wenn wir das Thema jetzt aufmachen, dann wird es wirklich richtig lang. Weil die Zeit auch für unseren ersten Block schon weit vorangeschritten ist. Wir haben nur noch 10 Minuten oder so. Ja, aber wir haben ja noch Zeit, in der Diskussion oder in der Fragerunde da vielleicht noch auf ein paar Punkte einzugehen. Schon ein bisschen traditionell bei dir, würde ich schon sagen, ist deine Beschäftigung und halt auch deine kritische Auseinandersetzung mit der deutschen Linken und gerade halt auch im Zusammenhang mit dem Verhalten deren in was mit Ukraine zu tun hatten. Ich nenne es mal so ganz allgemein. Da beschäftigst du dich schon sehr lange damit. Und hast dann zum Beispiel halt auch solche Begriffe wie Zeitenwende-Ideologie und welche Rolle die dabei spielen, mit schön in vielen Artikeln ausgearbeitet. Das ist ja für uns sehr wichtig, weil wir müssen uns organisieren, wir müssen halt mit der Bewegung arbeiten, die wir haben. Du hast in dem letzten Gespräch, was bei der Jungen Welt war, über deren Rolle und deren Verbreitung von Mythen gesprochen. Das ist sehr interessant, weil die Rolle von der Linken, da würde mich natürlich interessieren, wie du das nochmal einschätzt und Was denn gerade, was sind das denn überhaupt für Mythen oder diese Rolle von den Linken? Würde mich nochmal zum Abschluss sehr interessieren. Genau, und wie du überhaupt Tendenzen, wie man denen entgegentreten könnte, ob dir da irgendwas einfällt dazu, was du uns mitgeben kannst? Ja, das ist wirklich ein ganz unappetitliches Thema und ein Thema, das auch, so meine ich jedenfalls meine These, stützt von der kriegstüchtigen liberalen Volksgemeinschaft, die formiert ist und sich noch weiter formiert. Und da gibt es eben auch eine kriegstüchtige linksliberale Flügel in dieser Volksgemeinschaft. Und nur, ich nenne ja immer gern Dinge beim Namen und eier nicht in der Gegend rum. Ich muss schon sagen, dass ich denke, dass die Gewerkschaften, also das Gewerkschaftsestablishment, das heißt die Funktionäre, der Apparat, nicht unbedingt die Basis, da eine Rolle spielt. Die Partei Die Linke spielt dabei eine ziemlich große Rolle, glaube ich. Und dann gibt es das, was ich da, nicht nur ich, auch andere Kritiker Staatsantifa nennen. Und dann gibt es halt so eine Stiftungslinke, die von Fördermitteln lebt. Und dann, man könnte sie auch Amadeo-Antonio-Stiftung Linke nennen, weil ich frage mich manchmal, wer wird eigentlich nicht von denen finanziert? Also ich habe es auch herausgefunden, dass zum Beispiel einige, dass es auch eine Kooperation mit der VVN, BDA und so weiter gibt, partiell, muss man sagen. Also die hat eigentlich überall ihre Finger drin. Und das ist natürlich dann unappetitlich, wenn man auch noch weiß, dass da der Inlandgeheimdienst ein Plätzchen hat in dieser Stiftung mit Stefan Kramer. Aber das ist noch nicht mal das größte Problem, glaube ich. So, aber deswegen, ich wollte nur eben sagen, wer ist da eigentlich gemeint? Dass da mutmaßlich mehr als die Hälfte des organisierten Antifaschismus leider mittlerweile eingemeindet ist, ist eine ganz schlechte Nachricht, gerade in dieser Situation. Ja, was machen die denn jetzt eigentlich? Also ich muss sagen, ich beobachte das Grauen jetzt seit 2014, also seit ich zur Ukraine auch arbeite. Ich habe eine lange, lange Pause gehabt, aber seit 2022 arbeite ich natürlich wieder zu dem Thema, was ja nun nicht gerade in Gang ist. Und da ist mir aufgefallen, dass es eine starke Neigung gibt, eigentlich die Narrative der Bundesregierung einfach zu übernehmen. Da muss man sich nicht so viel Mühe geben. Man wiederholt einfach, was Annalena Baerbock sagt, was Olaf Scholz und Konsorten sagen. Also vor allen Dingen, was die rot-grüne Teil der Ampel sagt, das wird einfach wiederholt. Teilweise in etwas moderaterer Form. Also gerade wenn es um die Frage geht, was ist denn in der Ukraine los? Wie ist das zu bewerten? Wie ist dieser Krieg zu bewerten? Nicht unbedingt das, was man dann fordert, wobei das auch ziemlich kompatibel ist. Es tut nämlich niemandem weh, am wenigsten der Ampelregierung, was man da so redet und fordert. Aber wenn es um die Bestandsaufnahme geht, die Analyse dessen, was in der Ukraine passiert und was mit diesem Krieg los ist, da ist man sich fast 100% einig. Also man muss nur mal Jan van Aken zuhören, der jetzt gerade Wahlkampf macht und sich als linker Volkstribun inszeniert. Also ich muss sagen, ich habe diesen Politiker in Hamburg damals noch als Korrespondentin für eine andere Zeitung begleitet und habe so erlebt, wie er mit welcher Werbe er den Antiimperialismus in der Partei bekämpft hat, mit letzten grüner Politik. Und deswegen muss ich jetzt natürlich sehr schmunzeln, aber wenn man genau zuhört, was diese Leute zu Ukraine und übrigens auch zu Israel sagen, dann kann man wirklich nur sagen, sie spielen den Faschismus in der Ukraine, aber auch in der israelischen Regierung massiv herunter. Sie versuchen alle Fragen, nur wenn Leute nur kritisch irgendwie ein bisschen mal auf das Thema kommen wollen, wird sofort der Putin Propaganda, also die Putin-Propaganda-Keule geschwungen. Also jeder, der nur irgendwie, weil das Wort Stellvertreterkrieg, also müssen Sie sich sofort den Mund mit Seife auswaschen, wenn Sie das Wort nur sagen. Und da ist eindeutig bewiesen, dass Sie nur vom Kreml bezahlt sein können. Das kann gar nicht anders sein. Das wird dann in etwas moderateren Worten, als das vielleicht Frau Baerbock sagt oder Frau Strack-Zimmermann, letzthin alles wiederholt. Wichtig ist aber eben auch, dass es dann noch die antideutschen Strömungen gibt, die ja auch in der PDL stark sind und auch in der VVN und so weiter, ganz schön ideologisch auch ihre Akzente gesetzt haben. Und da muss man sagen, da geht es dann schon richtig ans Eingemachte, also bis hin zu offener Leugnung oder Verharmlosung. Also ich sag mal ein Beispiel, weil aus Zeitgründen geht wahrscheinlich nur eins. Ich habe von einem Antideutschen, der auch bei einer Sendung der VVN, die haben einen Podcast gemacht zum ukrainischen Nationalismus, den ich haarsträubend finde, aus tausend Gründen. Aber da hat zum Beispiel ein Historiker, ein Jungle World Historiker, muss man dazu sagen, der also fest im antideutschen Milieu verankert ist, eben gesagt, dass die Ehrung des SS-Angehörigen Jaroslav Hunka, das war übrigens der einzige Skandal, wo das mal ein bisschen hochkam, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist, dass er die Ehrung im kanadischen Parlament hatte allen Ernstes als unangenehmes Versehen bezeichnet. Das kann man in der Analyse und Kritik, die mittlerweile ein Organ ist, also dieser Propaganda, nachlesen. Und es kommen jetzt alle möglichen, oder kommen schon seit 2022 alle möglichen, ich sage diesen Satz noch zu Ende, alle möglichen Vorwürfe an die Linke, dass sie, also die antiimperialistische Linke, die eben noch sich mit dem ukrainischen Faschismus befassen will, da gibt es da noch ein paar sitzen zum Beispiel hier, ja, da werden alle möglichen Vorwürfe gemacht, man würde den deutschen Faschismus entlasten wollen. Und ich finde es dann auch so, also sehr interessant, dass dann alle möglichen Entschuldigungen für die OUN und Verharmlosung und Runterspielen fassen. Also mir fehlt jetzt einfach, ehrlich gesagt, da sind so dreiste Dinge behauptet und gesagt worden. Mir fehlt jetzt wirklich nur noch, dass man sagt, man müsste Azov gegen antisemitische Ressentiments verteidigen. Das wäre so typisches Antideutschen-Sprech. Ich warte drauf, wir sind schon ziemlich nahe dran. Und das ist natürlich ein Problem und das ist dann zu der These Gesellschaft ohne Opposition tatsächlich etwas, wo ich sage, da müsste man mal anfangen, drüber nachzudenken. Genau. Susanne, vielen Dank für diesen Abschluss erstmal. Ja.